Mädchen und ein Matrose. Sie war aus London und er kam aus Chile. Er sprach von Liebe, sie sprach von Treue. Und er erklärte, dass sie ihm gefiele. Sie sprach nur Englisch, er nur Chilenisch. Und so verstanden sie beide kein Wort. Doch seine Blicke und seine Seufzer und seine Küsse verstand sie sofort.